40 Dramen von Shakespeare werden dieses Jahr in China aufgeführt. Die Werke von Sha Shi Bi Ya, wie er auf Chinesisch heißt, kamen Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals ins Reich der Mitte. Zunächst Geschichten, später auch die Dramen. Die Übersetzung ist nicht immer leicht. Die Übersetzer schwanken bis heute zwischen Poesie und Prosa, zwischen Texttreue und dem rhythmischen Fluss des Originals. Problematisch waren vor allem in der Mao-Zeit auch die politischen Anspielungen, etwa wenn es um den Sturz tyrannischer Herrscher geht. Doch seit dem Tod von Mao gehört Shakespeare zum chinesischen Repertoire-Theater dazu. Beim ersten Shakespeare-Festival in den 80er Jahren wurden gleich 25 Stücke in Peking und Shanghai aufgeführt. Die Charaktere, die langen Monologe, die Wendungen vieler Dramen passt in Chinas eigene Theatertradition. Mit Shakespeares Intrigen und Machtspielen kann das chinesische Publikum mehr anfangen als mit Goethes Leiden des jungen Werther. Trotzdem, Shakespeare in China bleibt eine Herausforderung. Manche Regisseure versuchen an chinesische Traditionen anzuknüpfen, um das Publikum zu erreichen. Macbeth als Peking-Oper etwa, König Lear als Herrscher in der Ming-Zeit. In einer Version von Hamlet von 1994 änderte der Regisseur sogar das tragische Ende und ließ den dänischen Prinzen sein Land retten. Das ging einigen Puristen entschieden zu weit. Probleme haben sie möglicherweise auch mit einer neuen Version von Romeo und Julia, die dieses Jahr in einer Reihe von Städten gezeigt wird. Romeo flucht darin in reinem Pekinger Dialekt.